wir reichen uns einander das Blättlein. Och, wenn es doch immer so blieb, wir reichen uns einander das Blättlein. Och, wenn es doch immer so blieb. Es könnte ja nicht immer so bleiben, wir könnten das Böse und das Froh. Der Krieg im Unter Tränen vertreiben, im Krieg bleibt keine Verschont. Der Krieg im Unter Tränen vertreiben, im Krieg bleibt keine Verschont. Du sitzt ja nicht fest auf dem Thron. In Deutschland, da warst du so sprengend. Im Ruhland bekamst du dein Lohn. In Deutschland, da warst du so sprengend. Im Ruhland bekamst das Russland gedacht und hättest mit dem Kaiser den Frieden gemacht. So wärst du ja Kaiser geblieben und hättest den allerhöchsten Thron. So wärst du ja Kaiser.